Telekom Kabinenfernsprecher Wildenbruch Platz, Ecke Weigand Ufer an Radio Aporé. Zu meinen derzeitigen Zerstörungen gehört eine zerstörte Eingangstüre sowie ein zerstörtes Telekom Telefonkartenhinweisschild. Ansonsten, außer einigen Glasscherben, die wahrscheinlich von der Eingangstüre stammen, sowie einer älteren Dame in einem gegenüberliegenden Café, die die Zeitung liest und sehr ernst aus der Wäsche guckt, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.